Bekannt geworden ist sie mit einem Buch, das schlicht Vulva hieß. Ihr neues Buch heißt Vergewaltigung und im Untertitel Aspekte eines Verbrechens. Ein Hang zu provokanten, plakativen Titeln ist ihr also nicht abzusprechen. Die Kulturwissenschaftlerin Mitu Sanyal thematisiert, was andere lieber schamvoll verschweigen, weil mit dem Verschweigen und Tabuisieren die Probleme ja schon anfangen. Sie mache das Unsichtbare sichtbar, hieß es zum Beispiel in einer Kritik über Vulva. Jetzt ist sie uns aus Düsseldorf zugeschaltet. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Guten Morgen, Frau Sanyal. Ich grüße Sie. Auf Vulva folgt Vergewaltigung. Was verbindet diese beiden Bücher? Gibt es da ein gemeinsames Thema, Anliegen von Ihnen? Außer, dass sie beide mit V anfangen. Es ist ja tatsächlich so, dass nach dem Vulva-Buch mich ganz viele Leute immer gefragt haben, ja, wie ist das denn mit Vergewaltigung? Und ich war am Anfang richtig wütend darüber, weil ich dachte, die Vulva ist nicht dazu da, vergewaltigt zu werden. Was wollt ihr alle von mir? Und habe dann aber mal überlegt, dass ja meine Einführung in mein Geschlecht auch war, pass auf, du bist ein Mädchen, wenn du rausgehst, dir kann etwas passieren, ohne dass mir gesagt wurde, wie ich da aufpassen sollte. Und später, als zum Beispiel meine Freundinnen Töchter bekommen haben, hatten die auch immer unglaubliche Sorgen um ihre Töchter. Und dabei ist ja de facto das Risiko für Jungen und für Männer 150% höher, dass ihnen im öffentlichen Raum Gewalt passiert. Sind wir also total herzlos unseren Söhnen gegenüber? Und die Antwort ist natürlich nein. Bei Vergewaltigungen sind 90% der Opfer Frauen und 90% der Täter Männer. Aber ist das wirklich die Antwort? Denn erst seit 1997 können wir in Deutschland uns überhaupt de jure Männer als Opfer vorstellen und Frauen als Täter und alle anderen Geschlechter dazu. Also vorher brauchte man wirklich einen Penis, um eine Frau zu penetrieren, mit der man nicht verheiratet war. Und die Vergewaltigung in der Ehe, das ist inzwischen gesellschaftlich angekommen, dass es das gibt, dass auch Männer Opfer sein können, ist sehr, sehr viel schwieriger. Und da dachte ich mir, wow, warum ist das so? Da möchte ich weiter nachforschen. Das schamvoll Verschwiegene sichtbar machen, die Tabus zum Sprechen bringen. Geht es darum auch in Vergewaltigung? Und was ist da das Verschwiegene? Naja, es gibt ja unendlich viele Dinge, die verschwiegen worden sind. Zum Beispiel, das, womit ich aufgewachsen bin, ist, dass Vergewaltigung das schlimmste Verbrechen ist. Also Mord ist natürlich noch schlimmer, aber Vergewaltigung ist das Verbrechen, das uns am meisten traumatisiert bis ans Ende unseres Lebens. Und das kann natürlich der Fall sein, aber das muss nicht der Fall sein. Und ich habe halt herausgefunden, dass wir mit dieser Erwartungshaltung als Gesellschaft Heilung erschweren. Also damit will ich jetzt wirklich nichts relativieren, aber es ist mir ein Anliegen, dass Menschen selber entscheiden können, welche Wege zur Heilung sie wählen oder wie sie sich verletzt fühlen. Und es ist aber ganz schwer auszuhalten. Also das merken wir an Leuten wie Natascha Kampusch, die sich nicht so verhalten hat, wie wir das von Opfern erwarten und die ja unglaublich viel Druck bekommen hat, gesellschaftlichen Druck. Und auch das hat ja eine Geschichte. Also das hat ja ganz viel mit dieser Vorstellung von Ehre zu tun. Also die Ehre der Frau war in ihrem Körper verortet, in ihrem Jungfernhäutchen, während die Ehre der Männer im öffentlichen Raum verhandelt wurde, also auf dem Schlachtfeld oder in ihrem Beruf. Und das, was bei einer Vergewaltigung gestohlen war, war ja die Ehre. Deshalb konnten ja auch nur Frauen vergewaltigt werden. Das englische Wort Rape kommt von dem germanischen Wort Raub. Bis 1974 haben wir in Deutschland das Wort Notzucht benutzt, was halt irgendwie Not, Gewalt und Zucht ziehen, also stehlen, also was einfach de facto dasselbe Wort ist. Und wenn diese Ehre verloren war, dann hatte eine Frau auch ihren Platz in der Gesellschaft verloren und musste mit ihrem restlichen Leben beweisen, dass sie aber vorher eine Ehre hatte, die ihr gestohlen werden konnte. Also am besten, indem sie sich dann selbst umgebracht hat. Mit dem beginnenden Christentum wurde es dann zu einem Problem und dann musste sie sich aber trotzdem zurückziehen und am besten krank werden und dahin siechen. Und viele dieser Vorstellungen halten sich halt noch bis heute. Wir leben ja einerseits in einer völlig übersexualisierten Welt, werden ständig mit nackten Körpern, mit Sexualität konfrontiert, aber auf der anderen Seite in einer Welt, in der es sehr schwer ist, darüber zu sprechen und wo man das Gefühl hat, wirklich befreit in Sachen Sexualität sind doch die wenigsten. Woher kommt das, diese Diskrepanz, dieser öffentlichen Zumutung einerseits und dem Schamvollen andererseits? Also es ist tatsächlich so, dass die Botschaft an junge Frauen ist, sie sollen heiß aussehen, sich aber nicht heiß fühlen. Und es basiert wirklich auf diesen alten sexuellen Rollenbildern. Bis in die 1950er Jahre war es ja so, dass der galante Mann die Frau halt überwältigen musste. Und das galt dann als normale Sexualität, weil Männer wollten immer und Frauen taten es dann irgendwann ihnen zuliebe. Und diese Rollenbilder halten sich ja bis heute. Also wenn ich sie heute in einem Club kennenlernen würde und dann würde ich mir danach einen Beziehungsrat geben, verkaufen, dann würde der mir raten, ruf bloß nicht zuerst an, weil sonst nimmst du ihm den Spaß an der Jagd. Das ist natürlich völlig wirr. Und wenn wir uns die Vergewaltigungsprävention angucken, dann ist das genauso. Also Mädchen sollen lernen, Nein zu sagen, Jungen sollen lernen, das Nein zu akzeptieren. Aber auch Mädchen haben sexuelle Bedürfnisse, auch Jungen wollen nicht alles penetrieren, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und ich, nein, wirklich wahr. Und ich plädiere halt dafür, dass wir zum Beispiel Expertinnen von außen einladen, um an Schulen Konsenstrainings zu machen. Also, dass wir kommunizieren, was wollen wir eigentlich, dass wir lernen, auch überhaupt wahrzunehmen, was wollen wir und dann auch unsere Grenzen wahrzunehmen. Aber das klingt doch jetzt so nach irgendwie Kuschelkurs und man macht eine gemeinsame Gesprächsrunde und sitzt dann zusammen und denkt drüber nach. Was bedeutet denn befreite Sexualität? Was bedeutet befreite Sexualität? Wenn wir es uns einfach an dem Gesetz angucken, dann hat sich in meinem Leben das Sexualstrafrecht 3-mal grundlegend verändert. Und vor 1974 ging es dabei wirklich um den Schutz der Ehe und der Familie. Und dass es heute wirklich um den Schutz der sexuellen Selbstbestimmung geht, das ist ein riesengroßer Erfolg. Und unter anderem liegt es daran, dass die Homosexualität nicht mehr kriminalisiert wird. Also das galt vorher auch als Sexualverbrechen. Also unsere Vorstellungen haben sich verändert, dessen, was wir denken können und auch dessen, was wir jetzt verhandeln können. Die juristische Seite ist das eine und dass die Gesetzeslage sich ändert. Aber bei Ihnen im Buch, das hat mich sehr beeindruckt, Sie setzen immer wieder auch auf Sprache, auf Denkschablonen, die aufgelöst werden müssen. Zum Beispiel schlagen Sie vor, das Wort Penetration durch Zirklusion zu ersetzen. Also, dass der Mann nicht der aktive Penetrierende ist, sondern die Frau die Umschließende und auf diese Weise dann zur Aktiven wird im Denken. Also, das sind sprachliche Operationen, die aber dann doch sehr viel auch in Bewegung setzen können, auch gesellschaftliche Veränderungen. Also es ist nicht mein Vorschlag, es ist ein Vorschlag von Bini Banacek, den ich aber ganz großartig finde, den ich deshalb verbreitet habe. Also es ist tatsächlich so, dass unsere Vorstellungen unglaublich schädlich sind. Wenn wir uns das angucken, also Frauen werden immer noch in Verfahren gefragt, was sie denn vorher für eine Sexualität hatten und irgendwie dann war das wahrscheinlich so. Bei Männern ist es umgekehrt so, dass wenn sie vergewaltigt worden sind und daraus ein Kind entsteht, dann müssen sie dafür theoretisch auch in Deutschland immer noch Unterhalt zahlen. Also wir haben halt unsere Vorstellungen bestimmen die Realität. Was wir uns vorstellen können, macht halt auch möglich, wie wir mit Menschen umgehen können. Aber wenn eine Frau wirklich vergewaltigt wurde, dann ist es ja keine Vorstellung, sondern dann muss sie damit irgendwie klarkommen. Was schlagen Sie da vor? Also Sie schreiben zum Beispiel, wir sind Menschen und entscheiden selbst, wie sich die Geschichte unseres Lebens schreibt. Aber wenn einem Gewalt zugefügt wird, dann muss man doch irgendwie anders reagieren. Also wir wissen halt inzwischen, dass wenn überhaupt erstmal von einer Gesellschaft anerkannt wird, das, was hier passiert ist, ist schlecht. Irgendwie, das lehnen wir als Gesellschaft ab, dann ist das unglaublich entlastend. Das andere ist aber, dass wir ja als Gesellschaft wirklich diese Vorstellung haben, du musst bis an dein Lebensende traumatisiert bleiben. Und das wissen natürlich Psychologen und Psychologinnen, dass das nicht so einfach ist. Aber dass wir Leute immer sagen, pass auf, und das kann jederzeit nochmal hochkommen. Ich habe das bei Lesungen erlebt. Ich habe vorher sehr, sehr viele Lesungen gemacht, um mit Leuten auch wirklich ins Gespräch zu kommen. Und dass dann tatsächlich hauptsächlich Frauen, aber auch einige Männer danach zu mir gekommen sind und gesagt haben, es war extrem erleichternd für sie und die haben mir unglaubliche persönliche Geschichten erzählt. Also was mich zum Beispiel sehr bewegt hat, war eine Frau hat mir gesagt, auch wirklich mit der expliziten Erlaubnis, dass ich das in dem Buch abdrucken darf, die ist vergewaltigt worden als, weiß ich nicht, 18, 19, 20-Jährige und immer wenn sie danach Probleme in einer Beziehung hatte, dann hatten sie und ihre jeweiligen Beziehungspartner gedacht, das muss dann ja wohl an der Vergewaltigung liegen und haben das dann versucht über Therapien und so weiter zu lösen, also über Therapien bezüglich der Vergewaltigung und dass sie meinte, es wäre so entlastend gewesen, dass es natürlich, dass man die Beziehungsprobleme auch innerhalb der Beziehung lösen muss, dass man nicht für immer einen Mark hat, ein Zeichen auf der Stirn hat. Was mich an Ihrem Buch beeindruckt hat, ist, dass Sie es tatsächlich schaffen, so diese festen Begrifflichkeiten zu lockern, zumindest das Denken zu lockern und die Rollenzuschreibungen der Geschlechter auch irgendwie ein bisschen aufzulösen. Macht Sie das schon zu einer Feministin? Ich war vorher Feministin, ich werde weiterhin Feministin sein, natürlich. Was mir wirklich ein Anliegen ist, ist, dass wir wissen, es gibt keine männlichen Gehirne, keine weiblichen Gehirne, es sind alles menschliche Gehirne, aber an Vergewaltigung meinen wir halt plötzlich den genuinen Geschlechterunterschied ablesen zu können. Und wenn wir über Prävention nachdenken, dann brauchen wir eine richtige Analyse sozusagen, um Dinge verändern zu können. Und mir geht es wirklich darum, in eine Debatte einzugreifen, mir geht es wirklich darum, jetzt, wo es eine Gesetzesänderung gegeben hat, jetzt, wo Nein heißt Nein in das Gesetz aufgenommen worden ist, jetzt müsste eine Debatte anfangen und ich möchte dafür sozusagen eine Grundlage liefern. Frau Sanyal, Sie grenzen sich aber schon ab von den Feministinnen der frühen Zeit, der 70er Jahre, jetzt Alice Schwarzer zum Beispiel, der Mann eher so der Täter war, der Feind, der Gegner. Bei Ihnen ist es doch anders. Na, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Also weder für alle Feministinnen der 70er Jahre war der Mann der Gegner. Ich glaube, der Feminismus ist einfach... Sie zitieren das so in Ihrem Buch. Ich zitiere alle Schwarze. Ich zitiere alle Schwarze. Ich zitiere Susan Brownmiller, die ich an konkreten Dingen kritisieren möchte, weil ich glaube, der Feminismus ist einfach gesellschaftlich angekommen und das heißt, wir haben jetzt auch eine Kritik, eine Kultur der Kritik. Und wenn wir, also wir würden ja auch nicht sagen, wir erfinden die Wissenschaft neu, bloß weil wir halt neue Erkenntnisse haben und deshalb andere Erkenntnisse von vor 40 Jahren, von vor 100 Jahren relativieren. Ich sehe mich da absolut in einer Tradition und ich finde, es ist eher mein Job, weil der Feminismus ist ja keine Religion. Sondern? Der Feminismus ist ein Mittel der Kritik, der Feminismus ist eine Art zu leben, der Feminismus ist eine gesellschaftliche Kraft und auf all diesen Ebenen möchte ich gerne mitwirken und mit einem kleinen Anteil, den ein Buch leisten kann, da meinen Teil zu beitragen. Vielen Dank, Mithu Sanyal. Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens ist erschienen als Nautilus Flugschrift, 240 Seiten, 16 Euro. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gleichfalls. Und hier ist die Band Gloria mit dem Single-Hit Eigenes Berlin.